lebende Artist. Es ist hier schön kalt. Ich geh in die Disco am Eisbergwald. Oh, hallo, Herr Eisbär. Wie geht's der Frau? Hallo, Eisbärschwein. Wie geht's der Sau? Mädchen. Hey da, Pinguine. Hey, Rottenbabys. Wir tanzen auf der Spitze des Eisbergs. Wir tanzen am Rande des Eisbergs. Wir tanzen am Rande des Eisbergs. Wir tanzen auf der Spitze des Eisbergs. Wir tanzen am Rand und wir tanzen auf der Spitze. Wir tanzen am Rand und wir tanzen auf der Spitze. Wir tanzen am Rand und wir tanzen auf der Spitze. Tanzen am Rand und wir tanzen auf der Spitze. Oh, hallo, Herr Eisbär. Wie geht's der Frau? Hey da, Eisbärschwein. Wie geht's der Sau? Geht's der Frau? Hey da, Eisbärschwein. Wie geht's der Sau? Hallo, Herr Eisbär. Wie geht's der Frau? Hey da, Eisbärschwein. Wie geht's?